Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Suche nach der Biografie mit und von The Visit of Avignon. Hallo liebe Leute und hallo ihr Bösen da draußen und ich bin's wieder mal. Seit der letzten Aufnahme sind knapp 7 Stunden vergangen und was habe ich zu berichten nun? Der Wind war doch zu stark für mich. Ich bin wieder bei mir, also in meiner Wohnung, in der Zivilisation, Gott, wie spricht man das auf Deutsch? Zivilisation. Also ich bin auf jeden Fall wieder unter Menschen. Aber das ist nicht unbedingt etwas Gutes. Die Waldhütte, oder besser gesagt, der eigentliche Begriff wäre Försterhaus. Also das Försterhaus habe ich nicht gefunden. Also machte ich den Weg wieder zurück. Denn der Rückweg dauerte etwas mehr als 3 Stunden. Der Wind wurde viel stärker. Es fing an zu regnen. Und ich fand mich beim Einbruch der Dunkelheit immer noch im Wald. Also ich weiß nicht, wie viele von euch im Wald waren, wenn es dunkel ist. Aber das war eigentlich gruselig und ein bisschen schrecklich auch. Also ich sage jetzt sehr oft also. Toll. Nun. Es war nicht das erste Mal, jedoch hatte ich zum ersten Mal ein Missgeschick mit kleinen Folgen. Denn ich fiel einen sehr kleinen Schlucht hinunter. Nein, Schlucht wäre nicht das richtige Wort. Es war ein Abhang. Also ich rutschte einen kleinen Abhang hinunter und dabei zersetzte ich meine alte Olympus. Beziehungsweise ich rutschte sie kaputt, denn sie war in meiner Jackentasche. Ich rutschte auch ein bisschen meine Jacke kaputt, doch zum Glück passierte mir nichts. Bis auf, dass ich total nass zerknittert und sehr, sehr, sehr dreckig war. Naja, jetzt ist es aber schon besser. Nach einem Bad, eine Dusche wäre umweltfreundlicher gewesen. Doch wir sind ja nicht immer umweltfreundlich und darum gönnte ich mir wieder mal ein Bad. Und dass wir nicht immer umweltfreundlich sind, liebe Leute, wird uns vielleicht eines Tages unseren Kopf kosten. Denn ich wollte eigentlich über den Menschen reden, ich wollte über den Klimaschutz reden. Also wie auch immer, ich wollte sagen, dass jeder Einzelne sich Gedanken machen muss, ums Klima, um die Wasserverschwendung, um den Energieverbrauch, um das Ozonloch. Denn obwohl unsere Hauptmenschen, also Präsidenten und Könige und was weiß ich, wer was in welchem Staat hat, nichts Konkretes bei den Klimagipfeln in Kopenhagen erreicht haben, so ist auch jeder Einzelne von uns, liebe Leute, verantwortlich, was mit unserem Planeten passiert. Also, nehmen wir das Auto oder das Fahrrad, nehmen wir eine Dusche oder ein Bad, essen wir Rindfleisch oder einen Salat und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Sachen, über die man nachdenken muss. Also, was denkt ihr eigentlich darüber? Machen wir jetzt Obama, die Merkel und was weiß ich wen, Prinz Charles und sowas verantwortlich, wenn unser Klima kaputt geht? Oder sind doch die Hauptschuldigen wir, die 7 Milliarden Menschen? Also ich sage jetzt nicht, dass die Hauptmenschen, also die Politiker, unschuldig sind, denn sie bestimmen die Gesetze und die Gesetze sollten regeln, was wir machen. Aber außer den Gesetzen können wir doch eigentlich auch eigentlich, also mit sehr vielen eigentlich, etwas bewirken. Nun, Deutsch wird auch immer schwerer. Nun, zum Schluss will ich ein paar E-Mails bzw. ein paar Kommentare auf meinem Blog kommentieren. Und zwar zum Ersten, ich bedanke mich ganz herzlich beim Herrn Ulrich aus Haus 8, was das auch immer bedeuten soll, denn ich habe beim Haus 8 im Internet nichts finden können. Denn Herr Ulrich aus dem Haus 8 meinte, dass mein Deutsch gar nicht mal so schlecht sei. Nun, vielen lieben Dank, Mr. Ulrich oder Herr Ulrich, wie auch immer. Schwer auszusprechen, dieses L und dann R und sowas. Also sowas sind wir hier in Bosnien nicht gewöhnt. Außerdem habe ich beschlossen, die Hintergrundmusik vorerst wieder mal wegzulassen, denn sie sei nervig. Das meinten 7 Leute per E-Mail und ganz liebe Tante Schüsselchen per Kommentarfunktion. Also liebe Leute, ihr könnt auch kommentieren auf meinem Blog, anstatt mir E-Mails zu senden, obwohl ich E-Mails auch super toll finde. Auf jeden Fall danke. Und danke auch an die 2 bösen Menschen, die den Podcast als einen weiteren Schrottcast auf dem Komposthaufen schlechter Podcasts empfunden haben. Also ich habe das jetzt zitiert. Also, Hauptsache, es ist ein Komposthaufen und nicht eine Müllkippe. Den Komposthaufen kann man wiederverwerten. Liebe und ihr 2 Bösen da draußen oder mehr, falls es noch mehr werden. Also ich lächle und ich verbleibe mit einem Servus. Und Leute, man muss ja nicht immer modebedingt sein. Rette die Wale, das gibt's immer noch, auch wenn es ein bisschen außer Mode gekommen ist. Rette die Eisbären. Wir müssen die Ozonschicht wieder zumachen, irgendwie. Und wir müssen alles retten, was wir noch zum Leben brauchen. Luft, Wasser, Klima, Freunde, die Liebe, was weiß ich. Also, ich verbleibe mit einem Prost. Euer Ruben Vagabond, alias The Wizard of Avignon. Und einen schönen Gruß an Tante Schüsselchen. Also, alles Liebe. Euer Ruben. Tiens-la bien, tes 2 reins. Ta victoire et ta mère, tout un monde englouti, un peu salé. Et le canal résonne, la glace sous la proue qui pleure et chémit comme tes 2 pieds gelés. Tiens-la bien, déchire cette eau à grands coups délicieux. Ta victoire est si triste, tiens-la bien. Elle n'appartient qu'à toi comme le vent dans ton cou, comme ta sueur qui navigue entre ta peur et ton courage. Ta victoire est si vaine, si lointaine, lourde, trop lourde de glace et de graisse. Tiens-la bien, tiens-la bien, tiens-la bien. Tu oses toi-même y croire quand tu mens à tes 2 mains qui pleurent ta victoire si froide. Planté dans la mousse des parois d'écluse qui suintent comme le désir d'en finir. D'un coup d'un seul dans ses bras là-bas. Tiens-la bien, tiens-la bien. Ses yeux, ses cheveux tout noirs t'attendent peut-être. Tiens-la bien, mais tu sais bien que non. Mais tu sais vraiment rien, pauvre con. Ta victoire est si pure, si seule, si dure. Ta victoire est si vaine. Qu'elle ne peut qu'être